nach der Art der Leute Firauns und derjenigen vor ihnen. Sie verleugneten Allahs Zeichen, und da ergriff Allah sie für ihre Sünden. Gewiss, Allah ist stark und streng im Bestrafen.